بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Herzlich willkommen zu unserer Unterrichtsreihe die Aqida zu der Glaubensgrundlage und wir haben Alhamdulillah schon sehr viel darüber gelernt. Wir haben gelernt, dass es einen Unterschied zwischen Aqida und Tawhid gibt, dass es nicht das gleiche ist, denn Tawhid ist der Ein-Gott-Glaube und er ist unterkategorisiert in Aqida. Aqida beinhaltet alle Glaubensgrundlagen, alle Glaubensfundamente, angefangen natürlich an Glaube an Allah, dann über die Engel, die Bücher, die Propheten, an den jüngsten Tag und so weiter. Alaikum salam wa rahmatullah. Und wir haben gesagt, wir beschäftigen uns erstmal eine ganze Weile mit Tawhid und dann mit dem Rest, also dauert noch ein bisschen, bis wir fertig sind mit Aqida. Alhamdulillah. Wir nehmen verschiedene Bücher durch. Wir haben mit kleinen Rasail angefangen, mit kleinen so Briefchen nennt man das, oder so kleine Abzüge oder Auszüge, je nachdem, oder Abschriften, weiß ich immer noch nicht, wie es auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall so kleine Schriften, Alhamdulillah, vor einem großen Gelehrten unserer Zeit, oder was heißt unserer Zeit, unserer neuen Zeit, Alhamdulillah, der nichts anderes gemacht hat, außer uns zu erinnern, was im Koran und Hadithen steht, hauptsächlich vom Koran. Und das ist das Schöne an seinen Werken, dass hauptsächlich mit Koran gefüllt ist. Alhamdulillah. Und wir haben jetzt Usul Sitta gemacht und wir machen heute inshallah den letzten, die letzte Grundlage und werden auch gleich übergehen zu Qawaid al-Arba, also zumindest in die Einführung machen wir. Das sind so Regeln, das sind immer so, wir haben angefangen mit drei Grundlagen, alles mit Tawhid und Schirk verbunden. Was ist Tawhid, was ist Schirk, was verstehe ich darunter, was sind die Grundlagen? Wir haben auf jeden Fall Usul Sitta gemacht und jetzt haben wir noch was anderes gemacht? Wir haben jetzt Usul Thalasa, Usul Sitta und dann gehen wir über zu den anderen Sachen. Da kommen auch dann die Scheinargumente, die die Kuffar so bringen über unsere Religion. Und später gehen wir auch über in die Kashf Shubahat, die Argumente, die die Muslime bringen und andere Leute. Inshallah fangen wir mal an mit dem sechsten Grundlage. Der Sheikh sagt, Al-Aslu Sadis, Raddu Shubaha, Al-Lati Wada'aha Shaitan, Fi Tarki Al-Quran wa Sunna. Er sagt, das Widerlegen der Scheinargumente, dass der Shaitan, also dass der Satan brachte, auf das man den Koran und die Sunna verlassen soll und der Meinung und der Gelüsten folgen soll. Er sagt, وَاتِّبَاعِ أَرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ الْمُتَفَرِّقَ الْمُخْتَلِفَ. Also dass man seinen Gelüsten und seinen Meinungen folgen soll und dies mit der Aussage, dass der Koran und die Sunna nur jemand verstehen kann, der ein Mujtahid ist, ein Fleißiger, ein Streber oder ein fleißiger Mann. Der Sheikh erklärt auch gleich, was Mujtahid bedeutet. Also jemand, der Mujtahid ist, der sich anstrengt. Das ist die erste Aussage, die hier getätigt wird. Das heißt, sie sagen, keiner kann Koran und Sunna verstehen, deswegen soll man sich erst gar nicht damit beschäftigen, weil es so schwer ist zu verstehen. Das können nur die Ulama, die Gelehrten verstehen. Oder mindestens musst du ein Talib ul-Ilm sein, der schon Koran auswendig gelernt hat, der gut in Aqida ist, der gut in Nahu, also in Grammatik, in arabischer Sprache ist. Nur dieser kann den Koran verstehen. Das ist das Argument, was sie bringen, dass sie sagen, nicht jeder kann Koran verstehen. Und somit will der Shaitan was? Der will, dass die normalen Menschen sich nicht mit dem Islam beschäftigen, nicht mit dem Koran beschäftigen. Denn die Quelle vom Koran, die Quelle vom Islam ist der Koran und die Sunna. Und darauf kehren immer zurück. Und das ist diese Fitna, die der Shaitan gebracht hat in die Leute. Du brauchst das gar nicht lesen, du brauchst gar nichts darüber zu sagen, denn du hast keine Ahnung. Aber der Koran ist nicht so herabgesandt worden. Der Koran ist nicht für diese Sache so herabgesandt, der ist für alle Menschen gesandt worden. Und die Botschaft ist immer klar und eindeutig. Wäre die Botschaft im Koran nicht klar und eindeutig, dann wäre sie nicht die Wahrheit. Dann wäre der Koran nicht die Wahrheit. Denn es muss die Aussage klar und eindeutig sein, die Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, der Sinn des Lebens, der Grund, warum wir auf der Welt sind, muss klar und deutlich sein, dass jeder Mensch das versteht. Sogar der Dümmste der Dummen sozusagen. Der versteht diese Sache. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bete Allah allein an. Verstehst du dann, bete eine Kuh an? bete drei Götter an, bete 100 Götter an. Allah sagt, bete nur einen einzigen Gott an und unterlasse die Anbetung falscher Götter. Unterlasse alles andere. Kann man das falsch verstehen? Nein. Die Gelehrten teilen den Koran in Bezug auf das Verständnis in drei Kategorien auf. Erstens, und das ist die Mehrheit des Korans, Verständnis, das jeder verstehen kann. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala Geschichten erzählt von Musa und von Pharaon und von Yusuf und so weiter, gibt es eine Sache, die er nicht versteht? Ja? Gibt es eine Sache, die er nicht versteht? Er sagt, Musa wurde offenbart, Musa ist dann zu Pharaon gegangen, hat ihm die Botschaft überbracht, Pharaon hat das abgelehnt. Gibt es irgendwas, was man da nicht versteht? Nein, das sind Sachen, die sind verständlich. Also die Gelehrten sagen erstens, und das ist der meiste Teil vom Koran, das ist, dass jeder verstehen kann, was im Koran steht. Jeder, selbst in der Übersetzung. Selbst durch die Übersetzung sind diese Sachen, gehen nicht verloren. Ja? Die gehen nicht verloren, die bleiben in dieser Sache. Der zweite Teil ist, und das ist, was nur die Gelehrten wissen, weil sie dadurch Wissen nehmen, wie zum Beispiel Entnehmen von Ahkam, Regeln nehmen und bestimmte Sachen erklären, wann ist was runtergekommen, wieso ist das herabgesandt worden und so weiter. Kleine Details, die wir Gelehrten dazu brauchen, dass sie uns das erklären. Ja? Und der dritte Teil, was die Gelehrten sagen, ist, es gibt einen Teil, den nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß. Also es gibt Sachen im Koran, darüber haben sich die Gelehrten den Kopf zwar zerbrochen, aber im Endeffekt weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala das. So wie es auch im Koran vorkommt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Imran, dieses Buch besteht aus, also ich gebe da sinngemäß, dieses Buch besteht aus zwei Kategorien von Versen. Die erste Kategorie ist verständlich, klar und deutlich. Die sind Ummul Kitab. Die sind die Mutter des Buches sozusagen. Also sie sind verständlich. Die Kernbotschaft des Buches. Jeder versteht es. Wenn Allah sagt, bete, dann betest du. Wenn Allah sagt, diene nur Allah, dann dienst du nur Allah. Wenn Allah sagt, mach keinen Zina, dann verstehst du nicht darunter, ja, er hat nicht so gemeint, dass ich nicht immer machen darf, ja, nur manchmal. Nein, er sagt, mach keinen Zina, trink keinen Alkohol, manchmal nicht. Nein, Sachen sind eindeutig. Und dann gibt es, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dann gibt es Verse, die mutashabih sind. Die kann man falsch verstehen. Und dieses Wort mutashabih haben Gelehrte in drei Kategorien definiert. Also je nachdem. Wallahu a'lam, es ist wahrscheinlich damit gemeint, dass ein Vers mehrere Bedeutungen hat oder mehrdeutig ist, dass man den nicht gleich versteht und deswegen die Bedeutung man beim Gelehrten suchen soll. Wenn ein Vers kommt und man versteht nicht, was richtig damit gemeint ist, dann kehren wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück und was er uns im Koran sagt. Wenn ihr nicht wisst, dann fragt die Wissenden, dann fragt die Gelehrten. Dann fragen wir die Gelehrten. Auf jeden Fall ist diese Sache, diese Veranschaulichung, dass der Koran nur für Gelehrte wäre und dass die allgemeinen Menschen es nicht verstehen könnten, das ist eine absurde Aussage, die einen weg von Islam und vom Koran bringen will. Der will euch dazu bringen, dass ihr nicht mehr den Koran liest. Er will euch dazu bringen, dass ihr aufhört, den Koran zu lesen, weil ihr sagt, ich verstehe es ja sowieso nicht. Ich muss erstmal ein Mujtahid werden. Und subhanallah, ich habe mal vor langer Zeit etwas auf Türkisch gelesen. Und ich weiß nicht, woher das kam, aber sie haben so die Stufen bis zum Mujtahid aufgezählt. Und da waren so 23 Stufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, bis ich natürlich erfahren habe, dass das Quatsch ist. Aber als ich das gelesen habe, da war ich schon sehr demotiviert und sehr traurig. Ich habe gesagt, ich werd das niemals schaffen, den Koran zu verstehen. Subhanallah. Das ist diese Fitna, die der Shaitan uns gebracht hat. Auf jeden Fall, was ist der Mujtahid? Der Sheikh sagt, Al-Mawsufu bi kada wa kada aw wasfan la'allaha la tujadu tammatan fi Abu Bakr wa Umar. Sie sagen, der Mujtahid, der hat gewaltige Eigenschaften. Der hat diese und jene Eigenschaften. Die Eigenschaften, die du nicht mal bei Abu Bakr und Umar findest. Also der Sheikh sagt, dass sie sagen, Mujtahid bedeutet jemand, eigentlich bedeutet Mujtahid, wie gesagt, jemand, der sich Mühe gibt, fleißig ist und kommt vom Wort Jahada, sich anstrengen, jemand, der sich anstrengt. Und sie sagen, das ist jemand Gewaltiges mit außergewöhnlichen Eigenschaften und Gewaltigkeiten, Sachen, die nicht menschlich sind, übermenschlich, teilweise vielleicht fliegt das sogar, Wallahu alam. Eigenschaften, die nicht mal Abu Bakr und Umar besitzen. Subhanallah. Yani so wollen sie das darstellen. Und der Sheikh natürlich sagt, die erwähnen Eigenschaften, die vielleicht sogar nicht mal Abu Bakr und Umar hatte, die nur der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat. Denn die vollkommenen Eigenschaften hatte nur der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er wurde gesandt, um die Charaktereigenschaften zu vervollständigen. Und es gibt keine gute Charaktereigenschaft, außer dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie in vollständiger Weise hatte. Subhanallah. In vollständiger Weise. Positive Eigenschaft. Deswegen, diese Eigenschaftssache, die obliegt nur Allah und seinem Gesandten. Oder wem Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache ermöglicht. Und sie wollen eben dich mit diesen Eigenschaften die Angst machen. Ja, dass sie sagen, zum Beispiel ein Mujtahid, der wird nie wütend. Beispiel. Mujtahid, wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam nie wütend? Nein, doch, natürlich wurde er wütend. Wenn etwas gegen Allah gesagt hat, ein Mann kommt zum Propheten, ja, er sagt, ma sha Allah wa shi'at. Er sagt, so wie Allah will und so wie du willst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist sauer geworden, rot. Er wurde richtig rot. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine weiße Haut gehabt. Er war rot, er ist rot geworden. Und er sagt, sag nicht sowas. Hast du mich mit Allah gerade gleich gemacht? Hast du mich gleichgestellt? Er sagt, sag nicht sowas. Sag, Masha Allah, sag so Allah will. Und dann, thumma. Er sagt, und dann wie du willst. Dass du die Stufung machst, subhanallah. Aber heutzutage, die haben ja diese Eigenschaften so schwer gemacht, ja, die du vielleicht nur beim Propheten findest. Und sogar, subhanallah, Allahu alim, sogar manche Eigenschaften, wenn du ihn erwähnst, der Prophet wurde sauer, die sagen, du lügst. Ja, die sagen, das stimmt nicht. Der Prophet wurde nie sauer, er war nur die ganze Zeit lieb und so weiter. Sie kommen mit Eigenschaften, wenn die sagen, ein Mujtahid, der schläft nie nachts. Ja, wenn, dann schläft er 10 Minuten. Und das ist, was wir über Umar sagen. Der hat nur 10 Minuten geschlafen. Allahu musta'an, yani. Jeder Mensch braucht schon ein bisschen Schlaf. 10 Minuten reicht nicht aus. Sie erwähnen diese Gewaltigkeit, diese Fitna, um vom Iman wegzubringen, um vom Wissen wegzubringen. Und wenn er nicht so ist, dann lehnen sie ihn ab. Dann lehnen sie ihn ab. Und also sie lehnen ihn nicht nur, sie sagen, es ist Pflicht, zu sagen, dass er kein Mujtahid ist. Es ist Pflicht zu sagen, dass er kein Gelehrter ist. Und machen, sie schmeißen ihn aus der Kategorie des Lernendes raus. Sagen, du bist noch nicht in dieser Stufe, musst noch sehr viel lernen. Und auch wenn er 50 Jahre lernt und sich viel Wissen eignet und sein Charakter sehr ändert, sagen sie, du bist noch nicht so weit. Ja, das ist so ein bisschen auch Prinzip des Sufis, deswegen kann nicht jeder bei denen der Oberhaupt werden, nur den sie selber auswählen. Allah musta'an. Auf jeden Fall. Dann sagt der Sheikh, وَمَنْ طَلَبَ الْهُدَى مِنْهُمَا فَهُوَ إِمَّا زِنْدِيقٌ وَإِمَّا مَجْنُونَ. Er sagt, und wer von ihnen, also von den Leuten, die Rechtleitung fordert, der ist entweder ein Ketzer oder ein Verrückter in deren Augen. Ja. Wer von ihnen die Rechtleitung fordert, sagt, der ist ein Ketzer, ein Verrückter. Warum? Weil es ja schwer ist, den Koran zu verstehen. Und wenn jemand sagt, du kannst ihn verstehen, dann bist du entweder ein Ketzer, ja, sozusagen Kafir, oder du lügst. Ja, wie kannst du den Koran verstehen und du hast gar kein Wissen? Ja? Oder du bist ein Verrückter, bist in Irre gegangen, du, auf einmal, du, ich nehme nicht mehr ernst, subhanallah. Dann sagt der Sheikh weiter, gepriesen und gelobt sei Allah, wie viele Male hat Allah selbst im Koran geantwortet, in Bezug auf Gesetze, auf Schicksal, auf Schöpfung, auf Angelegenheiten, auf verschiedene Arten, bis zu einer allgemeinen Notwendigkeit, und so dass es die meisten Menschen verstehen können. Subhanallah. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das Wort ist ja gegen die meisten von ihnen unvermeidlich fällig geworden. So glauben sie nicht, also diejenigen, die diese Sache behaupten, in ihren Herzen ist überhaupt gar kein Iman. Wahrlich, wir haben um ihre Hälse, Mehrzahl von Hals, ja, um ihre Hälse Fesseln gelegt. Sie reichen bis zu ihrem Kinn, sodass sie auf dem Kopf hochgehalten, sodass sie ihren Kopf hochhalten müssen. Und wir haben vor ihnen eine Sperrmauer erstellt und hinter ihnen eine Sperrmauer erstellt, so überdeckt sie und sie sehen nicht oder sie können nicht sehen. Und gleich ist es in Bezug auf sie, als ob du sie warnst oder nicht warnst. Sie glauben nicht. Du kannst nur jemanden warnen, der der Ermahnung folgt und der Alabama im Verborgenen und den Alabama im Verborgenen fürchtet, so verkünde ihm die Vergebung und trefflichen Lohn. Das ist Surat Yasin von Vers 7 bis 11. Allah subhanahu spricht über diese Leute und er warnt diese Leute, dass sie nicht solche Sachen sagen sollen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran herabgesandt, in erster Linie als Botschaft für die Menschen. In erster Linie als Brief von seinem Schöpfer. In erster Linie, um den Sinn in seinem Leben zu verstehen und um diese Botschaft weitertragen zu können. Und wer behauptet, dass der Koran, dass den Koran nur ein Gelehrter verstehen kann, der hat den Islam nicht verstanden. Der hat nicht verstanden, wie leicht der Islam ist. Und wallahu alim, vielleicht hat er niemals selber den Koran gelesen. So, deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben vor ihm eine Mauer erstellt und hinter ihm eine Mauer. Und egal, wo der hinguckt, der sieht nicht. Er sagt, ich kann sowieso nicht sehen. Ja? Und egal, ob du ihn warnst oder nicht warnst, der will nicht glauben. Der wird nicht glauben. Er sagt, ach, das, Allah sagt, was verstehst du daran nicht? Allah sagt, bete nur einen Gott an. Er sagt, nein, das kannst du nicht verstehen. Sag, rede nicht darüber. Subhanallah. Und wir sollen nicht über Koran natürlich reden, wenn wir kein Wissen haben. Aber das gilt auf die Verse, die mehrdeutig sind, die man falsch verstehen kann. Aber was versteht jemand nicht, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nimm keine Zinsen? Sagst du, ja, stimmt trotzdem. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn der deutsche Staat sagt, Auto rauben darfst du nicht, du sagst, ich mach's trotzdem, was passiert? Kriegst du Strafe. Ja? Bei Allah nimmt man das nicht so ernst, bei deutschen Staat nimmt man mehr ernst, ne? Ist ein bisschen, Allahu musta'an. Da hat man mehr Angst. Man muss sich diese Sache vor Augen halten, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran nicht gemacht, so verständlich gemacht, sodass er am Ende sagen kann, أَفَلَمْ تَكُنْ تُطْلَى آيَاتِ عَلَيْكُمْ. Wurde denn nicht euch, sind denn nicht euch meine Verse vorgelesen worden? Wurde denn nicht meine Verse euch vorgelesen? فَاسْتَكْبَرْتُمْ. فَاسْتَكْبَرْتُمْ عَنْهَا. Und ihr wurdet hochmütig gegenüber ihnen. Ihr habt euch hochmütig verhalten. Und dann wurdet ihr zu einem übeltäterischen Volk. Warum? Weil sie haben diese Sache verleugnet. Und sie haben gesagt, nein, wir nehmen diese Sache nicht an. Und sie haben, und der Shaitan hat es tatsächlich geschafft, dass viele den Koran zu Hause haben, aber hoch irgendwo schön eingerahmt und eingezäumt, aber dass sie nicht einmal anfassen. Dass sie nicht einmal anfassen und sagen, komm, ich lese mal, was hat mein Herr gesagt. Mit dieser Sache, dass er gesagt hat, den Koran können nur Ulama verstehen. Oder ein Mujtahid verstehen. Und sie haben diesem Mujtahid Eigenschaften gegeben, die, subhanallah, nicht mal bei Abu Bakr und Umar zu finden sind. Und wallahu alim, ob sie überhaupt den Koran jemand selber gelesen hat. Das ist die sechste Kategorie, beziehungsweise die sechste Grundlage gewesen, dass wir verstehen, dass der Koran für alle Menschen gesandt wurde und dass die Mehrheit, dass das meiste im Koran, die Menschen, fast jeder Mensch verstehen kann. Selbst wenn du zu einem Kind sagst, mach das nicht, der versteht das. Ob er es macht oder nicht, ist eine andere Sache. Aber er versteht das. Ja, wenn du einem 5-, 6-jährigen Kind sagst oder jünger, sagst, bitte, spiel nicht mit dem Messer, sonst verletzt du dich. Also das versteht er, obwohl man das noch falsch versteht. Aber wenn du sagst, mach das nicht, der hört auf. Tu das, der macht das. Der gehorcht. Subhanallah. Warum? Weil die Befehle sind einfach. Und so sind die Befehle Allahs im Koran. Er sagt, bete nicht andere Götter, nur Allah alleine. Erkenne, dass es Gott gibt. Erkenne, dass er ein einziges ist. Er ist einfach. Er sagt, bete. Er sagt, faste. Er sagt, gib Zakat. Nimm keine Zinsen. Mach keinen Sina. Trink keinen Alkohol. Befehle sind klar und eindeutig. Alles, was unklar ist, gehen wir zu Gelehrten und fragen. Und dann endete natürlich Akhiru walhamdulillah rabbil alameen sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman kathira ila yawmiddin. Und das ist natürlich eine Art, wie man einen Text beenden kann oder eine Rede beenden kann. Und das ist wahrscheinlich die beste Art. Wallahu alam. Tayyib, gehen wir über in das nächste, in die nächste Broschüre, sage ich mal. Der nächste Brief, was uns der Sheikh überlassen hat. Und dieses Buch nennt sich Qawaid al-Arba'a. Sozusagen die vier Grundprinzipien oder die vier Grundsätze, die vier Regeln, Grundregeln. Und das baut sich alles aufeinander auf. Und das baut sich alles aufeinander auf. Weil wir haben erstmal verstehen müssen mit Usul al-Thalasa, was ist das Wichtigste. Und dann mit Usul al-Sitta. Und jetzt gehen wir weiter zu Qawaid al-Arba, damit das alles miteinander verknüpft ist. Und bevor wir natürlich mit der ersten Regel anfangen, hat der Sheikh eine kleine Einführung gemacht. Und wir machen nur die Einführung, inshallah, wegen der Zeit. Und wir machen dann inshallah in vier Wochen weiter mit dieser Sache. Der Sheikh fängt an und sagt, ich bitte Allah, den Großzügigen, den Herrn des Todes, dass er dich in dieser Welt und im Jenseits beschützt und dich überall, wo du bist, segnet und dich von denjenigen macht, die dankbar sind, wenn sie etwas bekommen, geduldig sind, wenn sie geprüft werden und die um Vergebung bitten, wenn sie sündigen. Wahrlich, diese sind die Zeichen der Glückseligkeit, sagt der Sheikh. Subhanallah. Al-Qawa'id, muss man erstmal verstehen, ist Mehrzahl von Qa'ida und bedeutet, und ich habe mal verschiedene Übersetzungen darüber rausgesucht auf Deutsch, es kann Regel bedeuten, Grundlage, Grundsatz, Prinzip, Fundament, Basis oder Richtlinie. Schaut mal. Subhanallah. Regel, Grundlage, Grundsatz, Prinzip, Fundament, Basis und Richtlinie. Im Arabischen alles zusammen. Mit einem Wort. Alles zusammen. Subhanallah. Und Arba ist einfach nur die Zahl für vier. Und natürlich, es geht hier um Tauhid und Schirk. Dass wir verstehen, was ist Tauhid richtig und was ist Schirk richtig, was macht es aus. Und wir werden auf diese Sache sehr oft rumhacken. Weil es ist immer so eine Sache, man sagt, ich habe doch jetzt genug über Tauhid und Schirk gehört, ich habe viel gelesen. Das haben die Schüler von Sheikh bin Baz, haben sie zu ihm auch gesagt. Er hat 40 Mal zu ihnen das Buch Kitab al-Tawhid gemacht. Und inshallah, das werden wir auch am Ende durchnehmen, wenn wir erstmal die Kleinen durch sind. 40 Mal. Und die haben gesagt, ja Sheikh, reicht doch, wir können schon fast auswendig. Dann hat er gesagt, nein, das reicht nicht, glaub mir, reicht nicht, wir müssen nochmal machen. Der hat gesagt, doch, Sheikh, guck mal so auf, lass uns ein anderes Buch, wir wollen auch andere Ijazah und so. Viele heutzutage wollen einfach nur Ijazah. Dann hat er gesagt, okay, stell dir eine Frage. In Bezug auf dieses Buch. Und die Antwort ist in diesem Buch. Und wenn du weißt, dann machen wir ein anderes Buch. Hat ihn diese Frage gestellt und hat er nicht antworten können natürlich. Ja, und er hat gesagt, okay, ich ergib mich. Machen wir nochmal das Buch, bis ich die Antwort finde. Subhanallah. Deswegen, warum? Subhanallah, man muss verstehen, warum immer wieder Tauhid und Schirk. Tauhid ist das, was wir machen müssen. Und Schirk, das, was wir vermeiden müssen. Also Beigesellung zu Allah subhanahu. Tauhid, ein Gott glaube, dass wir an Allah einzig und allein glauben. Dass wir ihn in unserer Anbetung, in unserer Tat, also ständig 24 Stunden lang Tauhid machen. Wir können nicht 24 Stunden lang beten und fasten und diese guten Taten. Aber Tauhid, das ist das Grund, warum wir gesandt sind. Dass wir Allah, dass wir verinnerlichen, dass Allah gibt, dass er uns nicht umsonst gesandt hat, dass es ein einziges. Diese Sache können wir die ganze Zeit machen und aufpassen auf unsere Taten, dass wir nur für ihn alleine machen. Und das besonders in Bezug auf Ibadah. Und wenn wir diese Sache richtig verinnerlichen, schaut mal, 13 Jahre hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nichts anderes gepredigt. Tauhid und Schirk. Ja? Er hat für Tauhid gepredigt und für Schirk gewarnt. Er hat gesagt, wer Tauhid richtig versteht, verinnerlich praktiziert, kriegt Jannah. Wer Schirk macht und damit nicht aufhört, der kriegt Jahannam. Kriegt das Feuer, subhanallah. Deswegen, wir lernen immer wieder, was ist die Regel. Und wir lernen mit jedem Buch, mit jeder Broschüre, mit jeder Aussage etwas Neues dazu. Also, was ist die Regel? Wir lernen also sozusagen, was ist die Regel? Was ist die Grundlage? Das Prinzip? Was ist die Basis? Was ist die Richtlinie? Was ist das Fundament von Tauhid? Und was ist das vom Schirk? Viele tappen im Dunkeln. Viele denken, ich weiß schon, was Tauhid ist. Ich weiß schon, was Schirk ist. Ein Buch gelesen und fertig. Bin schon Alim. Kann schon selber Unterricht geben in diese Sache. Dazu müssen wir aber, um diese Sache zu verstehen, immer wieder zu Koran und Sunna zurückkehren, liebe Geschwister. Und viele, sie teilen zwar ihre Gedanken uns mit und sagen, ich denke, das ist so, ich glaube, das ist so, ich habe das so verstanden, aber eine Grundlage, eine Basis baut sich nicht auf Gedanken auf, die einer macht und die einer hat, die einer glaubt zu verstehen, es könnte so sein. Ha? Du kannst auch nicht zum Automechaniker hingehen. Er hat Ahnung und du sagst, ich glaube, das ist falsch. Er sagt, ja, ich bin Mechaniker oder du. Ja? Versteht ihr? Weil er hat die Sache richtig gelernt. Er saß da 3, 4 Jahre und hat wahrscheinlich 20, 30 Jahre lang Erfahrung. Und das ist das, was wir immer wieder verinnerlichen müssen. Immer wieder Tawhid und Schirk zurückkehren, subhanallah. Und immer wieder uns erinnern, was bedeutet Tawhid, was bedeutet Schirk, was ist in diesen Sachen drin. Auf jeden Fall fängt der Sheikh hier an mit einer gewaltigen Dua. Er sagt, ich bitte Allah, den Großzügigsten, den Herrn des Thrones, dass er dich in dieser Welt und im Jenseits, also im Diesseits und im Jenseits beschützt. Subhanallah. Dass er dich im Diesseits und im Jenseits beschützt. Wer kann dir etwas noch anhaben, wenn Allah dich im Diesseits und im Jenseits beschützt? Wer kann dir was anhaben? Niemand. Allah beschützt dich im Diesseits. Ja, dass du in Fitna fällst, dass du in Kufr fällst, dass du in Schirk fällst. Allah beschützt dich vor Augendienerei. Allah beschützt dich, dass du niemanden schadest, dass du selber keinen Schaden erleidest. Allah beschützt dich. Subhanallah. Und das Diesseits ist ja schon eine Sache. Das Jenseits ist gewaltig. Er beschützt dich vor dem Feuer. Er beschützt dich, dass du reingeschmissen wirst. Subhanallah. Warum? Das nur, weil du Tawhid und Schirk verstanden hast. Ja? Das ist, was Allah subhanallah sagt. Das Recht. Der Prophet sagt, das Recht von Allah ist, dass man ihn einzig und allein anbietet und ihm nichts beigesellt. Das Recht ist von Allah. Pass mal auf jetzt. Dann sagt der Prophet, und wenn er das tut, dann hat der Diener das Recht, dass Allah ihn nicht ins Feuer schmeißt. Und wenn du nicht ins Feuer gehst, wo gibt's? Es gibt nur zwei Wege, Feuer oder Paradies. Das heißt, wenn du Allah richtig anbetest, einzig und allein, keinen Schirk machst, dann hast du bei Allah das Recht, dass er dich nicht ins Feuer schmeißt. Schaut mal, wer sind wir, dass wir Recht bei Allah haben? Wenn Allah will, ja, der vernichtet es innerhalb von Sekunden. Wenn er will, dann, du kannst dein Leben lang gute Taten tun und dann stehst du vor Allah und sagst, ist mir egal, kommst du ins Feuer. Warum? Weil wir sind Besitz und er ist Besitzer. Er kann mit uns tun und lassen, was er will. Ja? Er ist der König, wir sind Diener. Wenn er sagt so, dann fertig. Das ist, warum die Sahaba Angst hatten. Sie haben Angst gehabt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie am jüngsten Tag bringt und einfach ins Höllenfeuer schmeißt, ohne sie einmal anzugucken. Warum? Weil Allah macht, was er will, subhanallah. Deswegen ist es wichtig, Tawhid und Schirk zu verstehen. Und deswegen ist dieses Bittgebet gewaltig, was er macht. Möge Allah dich im Diesseits und im Jenseits beschützen. Und dann sagt er weiter, und dich überall, wo du bist, segnen. Subhanallah. Überall, wo du bist, gibt's Baraka. Du gehst in die Moschee, Baraka. Gehst nach Hause, Baraka. Gehst zu Leuten, die Leute sagen, immer wenn du auftauchst, gibt es Baraka so viel, Mashallah. Ja, wir haben so viel Segen. Ja, auf einmal, überall fließt Geld. Ja, Essen kommt überall. Ja, allen geht's gut, alle lachen wieder. Unser Iman steigt. Wallahu alam. Egal wo du hingehst, Baraka. Segnung. Ja, überall wo du bist, ja, soll dich Allah segnen, Subhanallah. Und dann sagt der Sheikh, drei Sachen. Es wurde hier mit Zeichen der Glückseligkeit übersetzt, aber es ist eher so eine Richtschnur für die Glückseligkeit. Das heißt, wenn du diese drei Sachen einhältst, dann bist du glücklich im Diesseits und im Jenseits. Was ist das? Er sagt, dass Allah dich von denjenigen macht, die dankbar sind, wenn sie etwas bekommen. Erste Regel. Dankbar sind, wenn sie etwas bekommen. Das heißt, wenn dir Allah subhanahu wa ta'ala das gibt, dann sagst du Alhamdulillah. Du sagst nicht, ist nicht von mir, ist von mir, ich habe alles gemacht und so. Ich habe hart gearbeitet, deswegen habe ich mir jetzt das tolle Auto gekauft, schönes Haus gekauft. Nein, nein. Du sagst Alhamdulillah, dass mir Allah ermöglicht hat, zu arbeiten und mir das zu kaufen und zu finanzieren. Subhanallah. Du bist dankbar. Erste Regel. Egal was ist, dankbar. Und wir kennen den Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, verwunderlich ist der Zustand des Mu'mins, des Gläubigen. Egal was ihm passiert, ihm geht's gut. Egal was ihm passiert, ihm geht's gut. Wenn ihm etwas Gutes trifft, guck mal, der Sheikh, selbst die Dua nimmt er nicht einfach so von irgendwas. Von Koran und Sunna nimmt er diese Sache. Sagt, wenn ihn etwas Gutes trifft, dann ist er dankbar und das ist gut für ihn. Schaut mal hier, was hat der Dua gemacht? Und dich von jenen macht, die dankbar sind, wenn sie etwas bekommen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass wenn den Diener, den Gläubigen etwas trifft, also etwas Gutes passiert, dann ist er dankbar. Ja, zum Beispiel, du kommst nach Hause und deine Frau hat schöne Kuchen gemacht. Dann sagst du, Mashallah, Alhamdulillah. Ja, Sag, natürlich dankst du auch deiner Frau, aber erstens sagst du Danke zu Allah. Du bist dankbar bei den kleinsten Sachen und bei den großen Sachen auf jeden Fall. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wenn ihn etwas Schlechtes trifft, wenn ihn etwas Schlechtes trifft, dann ist er geduldig und das ist gut für ihn und das kommt auch gleich. Und er sagt, geduldig ist, wenn er geprüft wird. Guck mal aus dem Hadith. Wenn er geduldig ist, wenn er geprüft wird. Das heißt, wenn du eine Prüfung bekommst, wenn du nicht eine Strafe trifft oder ein Problem trifft, eine Katastrophe dich einhält nach deiner Meinung, dann bist du geduldig. Du sagst, ja, warum ich? Ja, Allah, warum hat es mich getroffen? Muss auch sagen, aufpassen mit dieser Aussage. Warum ich? Warum ist meine Mutter gerade gestorben und sie ist schon 100 Jahre alt? Warum ist es so passiert? Egal, auch wenn dein Kind stirbt. Ja, bist geduldig. Das heißt nicht, dass du nicht traurig sein darfst. Das ist ein Unterschied. Man darf traurig sein. Man darf weinen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geweint und war traurig. Aber aus Barmherzigkeit, das ist die Barmherzigkeit, die Allah in dein Herz gelegt hat. Wenn du nicht weinst, dann ist dein Herz nicht weich. Subhanallah. Natürlich, wenn etwas Trauriges passiert ist, dann bin ich traurig darüber, diese Sache. Ja? Und wenn von einem uns das Kind stirbt, dann sind wir auch mit ihm traurig. Ja? Aber wir verzweifeln nicht. Wir sind geduldig und wir ermahnen uns gegenseitig. Ja? Und wir denken daran. So wie bei Umm Salama. Als ihr Mann gestorben ist. Ja? Und sie waren das Liebespaar überhaupt. Und sie hat gesagt, wer kann mir überhaupt Umm Salama ersetzen? Abu Salama ersetzen. Ja, der Best, keiner hat so, war so zu ihr, wie Abu Salama zu ihr war. Keine Frau hatte sozusagen so einen Mann wie Abu Salama. Und dann hat sie sich an die Aussage erinnert, dass wenn etwas passiert vom Propheten, dass sie sagen soll, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ja? Dann hat sie das gemacht. Und keine Stunde oder kein Tag vergeht, der Prophet klopft und haltet um ihre Hand an. Subhanallah, aber kommt besser. Sie hatte den besten Mann, sie hat einen besseren gekriegt. Subhanallah. Und das ist Subhanallah, wenn du geduldig bist, wenn du geprüft wirst. Und dann sagt der Sheikh, und die um Vergebung bitten, wenn sie sündigen. Und die um Vergebung bitten, wenn sie sündigen. Das ist eine gewaltige Eigenschaft von einem Mu'min, einem Gläubigen. Wir sind Menschen. Wir machen Fehler und wallahi, wir müssen Fehler machen. Wir müssen Fehler machen. Warum? Weil Allah liebt keinen Diener mehr als denjenigen, der sündigt, aber dann zurück zu ihm kehrt. Allah liebt das mehr als alles, was du dir vorstellen kannst. Also du sagst zum Beispiel, ein Kind, was liebst du am meisten? Eiscreme. Was liebst du am meisten? Ich hätte gerne 1.000.000 Euro. Ja, liebst du? Würdest du lieben? Ne? Ja, ich liebe Frauen, ich liebe das, ich liebe viel. Ja. Aber Allah liebt einen zurückkehrenden Diener mehr als eine Mutter, die ihr Kind verloren hat draußen und dann ist nach einer Weile, und sie schon voll Traurigkeit zerstört ist und dann er klopft an einem regnischen Tag so zurückklopft, sagt Mama, hier bin ich, sie freut sich darüber. Allah freut sich mehr über einen Diener, der gesündigt hat und zurückkehrt. Subhanallah. Subhanallah. Deswegen, Allah subhanallah sagt auch, über die Gläubigen, wenn sie sündigen, wenn sie sündigen und sich selbst Unrecht tun und sie in Sinne verfallen, in Gelüste verfallen. Ja? Aber dann, was? Dann kehren sie zu Allah zurück. Das ist ihre Eigenschaft. Und dann kehren sie zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Immer wieder, egal wann, du machst eine Sünde, astaghfirullah. Je nachdem natürlich. Manchmal reicht eine Entschuldigung, ich sag mal Entschuldigung Allah, reicht nicht aus. Ja, musst du richtig Taube machen. Aber ein Mu'min immer wieder, macht er Tauba, bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Und wir kennen die Hadithe, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Sitzung mehr als 70 Mal oder in anderen mehr als 100 Mal um Vergebung gebetet hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der Prophet. Ihm wurden Sünden vorher und nachher vergeben. Was mit uns? Subhanallah. Auf jeden Fall, das sind die drei Zeichen, sagt er, oder die drei Richtlinien der Glückseligkeit. Wenn du diese drei Sachen immer einhältst, dann wird es dir immer gut gehen. Ist nicht so, subhanallah. Ja, du kriegst etwas, du sagst Alhamdulillah. Und Allah subhanahu sagt, und wenn du dankbar bist, dann was? Dann vermehren wir dir. Du kriegst noch mehr. Subhanallah. Wenn dir etwas passiert, du bist geduldig, du sagst auch Alhamdulillah. Und wenn du eine Sünde machst, dann sagst du nicht Alhamdulillah. Natürlich nicht. Du sagst Astaghfirullah. Ja. Wenn du eine Sünde machst, dann kehrst du zu Allah zurück. Aber du wirst merken, wenn ihr diese drei Sachen einhaltet, dann wird es euch gut gehen. Und ihr werdet glücklich sein. Ihr werdet glücklich sein. Subhanallah. Dann sagt der Sheikh weiter. Wisse, möge Allah dich dazu verleiten, ihm zu gehorchen. Das ist eine gewaltige Dua auch. Möge Allah dich dazu bringen, dass du Allah gehorchst. Dass wenn Allah etwas sagt, du sofort hörst. Eine gewaltige Dua. Und dann sagt er, dass die Al-Hanifiyya die Religion von Ibrahim ist. Und jetzt erklärt er, was ist Al-Hanifiyya. Er sagt, diese ist, das ist, dass du Allah alleine anbetest, aufrichtig in der Religion. Also die Hanifiyya von Ibrahim, sozusagen die Religion von Ibrahim, der Weg von Ibrahim, die hieß Hanifiyya. Ja, kommt vom Wort Hanif, was rechtgläubig oder wahrgläubig bedeutet. Und wenn man im Wörterbuch nachschlägt bei Hanifiyya, dann bedeutet das der wahre Glaube oder die wahre Religion. Auf jeden Fall, Al-Hanifiyya bedeutet, dass du Allah alleine anbetest, aufrichtig in der Religion. Ja, aufrichtig, ehrlich. Nicht solche Faxen machen, nicht irgendwelche Hintergedanken. Aufrichtig. Und das ist, was er, Allah subhanahu wa ta'ala, sagt. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, mir zu dienen. Und wir haben gelernt, mir zu dienen bedeutet, ja, mich alleine anzubeten. Mich alleine anzubeten. Also Allah subhanahu wa ta'ala alleine anzubeten. Subhanallah. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Surat An-Nahl, Vers 123, dann gaben wir dir ein, dass du der Hanifiyya der Religion Ibrahim folgen sollst. Zu wem gab er das ein? Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir gaben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat niemals einen Götzen angebetet. Niemals. Er hat diese Abneigung gehabt von vornherein. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn gereinigt, sein Herz gereinigt. Er war immer auf diesem Weg von Ibrahim a.s. und er hat diesen Weg immer gesucht von Ibrahim a.s. Er hat diese Hanifiyya, diese Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Guck mal, diese Hanifiyya, es ist, dass du auch ehrlich bist. Es ist nicht nur einfach so, dass du eine Sache folgst oder eine Sache tust, wo du denkst, es ist wahr. Nein, du bist ehrlich mit dir und mit alles drumherum. Wenn du schaust drumherum, wenn du guckst, dann kannst du nur darauf kommen, dass es einen Schöpfer geben muss. Ja? Und wenn du noch ein bisschen weiter überlegst, dann weißt du, dass es nur ein einziger sein kann. Subhanallah. Und das ist Ehrlichkeit, dass du ehrlich bist mit dieser Sache. Dann sagt er weiter, dann gaben wir dir ein, dass du der Hanifiyya der Religion Ibrahims folgen sollst, denn er war nicht von den Götzendienern, von den Beigesellen. Wer? Ibrahim war nicht von jemanden, von denjenigen, die Allah das beigesellt haben. Und wir kennen die Geschichte von Ibrahim. Als er klein war, alaihissalam, hat er was gemacht? Er hat die Götzen zerstört. Erstmal war er auf der Suche. Man sagt, er war 10, 11 Jahre so etwa, da er angefangen hat, sozusagen Verstand zu bekommen und Mann geworden ist. Im Islam wird man Mann, sobald man die Geschlechtsreife erreicht. Und hat darüber nachgedacht und hat gesehen, die beten ihre Götzen an und hat versucht, mit diesen Götzen zu reden. Er sagt, komm, antwortet mir, wenn ihr könnt. Und hat gesehen, ja, der Kleine sieht das, aber die ganzen Älteren sehen das nicht, dass sie ihm nicht antworten. Was hat er gemacht? Er hat gesehen, die sind nicht meine Gott. Und hat er gesucht, hat die Sterne genommen, hat den Mond genommen, hat die Sonne genommen und am Ende hat er gesagt, ich bin frei von euch, weil es kann nicht sein, dass mein Herr geht auf und geht unter und geht verloren und so weiter. Und er hat gesagt, ich spreche mich frei, ich bete nur Allah an, ich bete nur einen Gott an, hat er gesagt, den einen einzigen wahren Gott an, der alles erschaffen hat, der niemals zu Ende geht, der schon immer war und so weiter. Subhanallah. Das ist die Hanifiyya von Ibrahim a.s. Also Hanif ist jener, der Allah alleine anbetet, einzig und alleine anbetet, aufrichtig mit seinen Taten, aufrichtig mit seinen Absichten, dass seine Absichten nur einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala sind und dass er die Schirk und dass er den Schirk unterlässt, subhanallah. Und das ist die zweite Sache. Der Sheikh sagt dann weiter, das ist alles Einführung, subhanallah. Er sagt, wenn du weißt, dass Allah dich für seine Anbetung erschaffen hat, dann wisse, dass die Anbetung nicht als solche angesehen wird, außer wenn es vom Tawhid begleitet wird. Ein bisschen. Er sagt hier sozusagen, wisse, also wenn du weißt, dass Allah dich für seine Anbetung erschaffen hat. Jetzt haben wir gelernt, wir wurden erschaffen, dass wir Allah anbeten sollen. Dass wir Allah dienen sollen. Dann sagt er, wisse, dass deine Anbetung nur dann eine Anbetung ist, wenn sie mit Tawhid gemacht wird. Nur dann, wenn sie aufrichtig mit Tawhid gemacht wird, dann ist sie eine dann ist die Anbetung richtig. Genauso wie was? Genauso wie das Gebet nicht als Gebet nicht gültig ist, außer mit was? Mit Wudu, mit der Reinheit. Das heißt, deine Ibadah, deine Anbetung ist nur gültig mit Tawhid. So wie dein Gebet nur gültig ist mit Wudu, mit der Reinheit. Was noch? Und wenn Schirk in die Anbetung fällt, dann macht sie sie ungültig, genauso wie wenn in deine Reinheit eine Unreinheit passiert. Das heißt, du hast jetzt gerade Wudu genommen, du hast gerade Wudu genommen, und dann kommt etwas raus von Luft, vorne oder hinten, da kommt etwas raus. Was passiert? Du hast Wudu verloren. Kannst du dann beten? Nein, er muss neu beten. Er muss neu Wudu machen, richtig? Ja. Genauso ist es mit einer Anbetung. Wenn du Ibadah machst, ich sage schon Anbetung mit ein, wenn du Anbetung machst und in diese Anbetung fällt Schirk rein, dann musst du entweder die Anbetung neu machen oder lass sie am besten, wenn du Angst hast, diese Sache. Aber subhanallah, man muss auch eine Sache bedenken, was der Shaitan gerne macht. Zum Beispiel, wenn wir im Gebet stehen, oder wenn wir gehen jetzt in die Moschee und wir will zwei Rekat Hayat al-Masjid beten. Und dann sagst du Allahu Akbar und sagst Alhamdulillah, noch keiner da, ich bin der Erste, fängst an zu beten. Und dann kommt jemand rein und was machst du normalerweise? Du gibst dir Mühe zum Beten. Ja, du sagst, ich gebe mir jetzt ganz arg Mühe, ich bin in der Moschee, keiner sieht mich sowieso. Jetzt kommt jemand rein, pass auf, es gibt zwei Arten. Eine sagt, ich mache jetzt mein Gebet noch schöner, damit die sagen, oh, mashallah. Ja, das kennen wir. Die andere Art ist, ich mache jetzt mein Gebet extra schlechter, nicht, dass du denkst, ich mache Arriya. Was hast du gemacht? Beide Seiten hast du für Allah gemacht. Ja, der Shaitan bringt dich in Zwickmühle. Sag, soll ich jetzt schlecht machen, soll ich gut machen? Gar nicht. Sag, a'udhu billahi shaitan ajim, tu, und weiter beten. Ja, dreimal auf die linke Seite symbolisch spucken. Weiter beten. Lass dich nicht beeinflussen von diesen Gedanken. Subhanallah. Auf jeden Fall ist das eine wichtige, sehr, sehr wichtige Sache, die wir verstehen müssen. Dass die Anbetung eben rein sein muss. Frei von Schirk, genauso wie deine Reinheit, dein Wudu frei von Unreinheit sein muss. Denn nur dann ist sie gültig. Subhanallah, nur dann kann sie gültig sein. Haben wir noch ein bisschen. Dann sagt er weiter, und wenn du weißt, dass wenn Schirk in die Anbetung reinfällt, dass sie diese ungültig macht und alle deine Taten ungültig macht, ja, und dich von denjenigen macht, die im Höllenfeuer sein würden, dann erkenne die Wichtigkeit dieser Angelegenheit, ja, dann erkenne die Wichtigkeit dieser Angelegenheit oder erkenne, wie wichtig es ist, diese Angelegenheit oder sich mit dieser Angelegenheit zu beschäftigen, auf dass dich Allah vor der Versuchung, vor dem Schirk rettet. Subhanallah. Auf dass dich Allah subhanallah vor der Schirk. Also, wenn du jetzt verstanden hast, dass deine Anbetung nur mit Tawhid richtig sein kann, so wie dein Gebet nur mit einem gültigen Wudu oder dein Wudu nur vollständig ist, wenn keine Unreinheit reinkommt, dann musst du auch darüber nachdenken oder aufpassen, beziehungsweise diese Unreinheiten kennen. Also Beispiel, jemand ist neu Muslim geworden. Ja, das war ein bisschen kompliziert, machen wir einfach. Jemand ist neu Muslim geworden, du sagst, er muss Wudu machen. Er macht Wudu, du zeigst ihm und so. Und dann er lässt Luft raus und geht und betet. Er geht und betet. Was passiert? Gebet ist ungültig. Egal, er hat gewusst oder nicht gewusst. Ja, in dieser Sache gibt es kein Ding. Ja, Gebet ist ungültig. Warum? Weil er das nicht gewusst hat. Was muss er machen? Er muss sich informieren, was macht sein Wudu ungültig. Genauso müssen wir uns informieren, was macht mein Tawhid ungültig. Was macht dieser Glaube kaputt? Und das werden wir inshallah auch durchnehmen mit den Dingen, die den Islam auslöschen, damit wir das richtig verstehen. Aber ein Muslim, ein Mu'min muss genauso verstehen, so gut er Tawhid lernt, muss er auch Schirk kennen. Ja, so, man kennt diese Aussage, du musst deinen Feind kennen, damit du mir sehen kannst. Ja, das ist, dein Feind ist der Schirk. Dein Feind ist der Schirk, die Gottesbeigesellung. Ja, der Shaitan versucht dich immer dahin zu bringen. Egal, Step by Step, er versucht dich dahin zu bringen. Und du musst wissen und die Wege dahin wissen, sodass du diese Wege nicht machst. Ja, dass du diese Wege nicht machst und dass du deine Anbetung rein und aufrichtig bleibt. Inshallah. Und dann sagt er weiter, so sagt er, also Allah subhanahu wa ta'ala, der Höchste darüber, wahrlich, Allah wird es nicht vergeben, dass ihm etwas beigesellt wird, Allah wird es nicht vergeben, dass ihm etwas beigesetzt wird. Dass wenn du Schirk machst und auf deinem Schirk bleibst und so stirbst, dann du hast keine Chance, egal wie viele gute Taten du gemacht hast. Das ist immer die Antwort auf jene, was ist mit Maria, wie heißt sie, was ist mit dieser Heilige, Mutter Teresa und Vater Teresa und ich weiß nicht. Teresa ohne Mutter. Ja, alle, yani, subhanallah. All diese Sachen, all diese Leute, die gute Taten, deswegen hat Omar geweint. Deswegen hat Omar geweint, er hat gesehen, diese Leute, diese Mönche, wie viel Ibadah sie machen, wie viel Anbetung sie machen, wie viel sie sich Mühe geben, wie viel gute Taten sie machen. Aber du wirst nicht das Paradies dadurch erreichen. Warum? Weil der Schlüssel dazu ist La ilaha illallah Muhammad al-Rasul. Der Schlüssel ist, dass du Tawhid hast, dass du Allah richtig anbetest, allein anbetest. Und der Prophet hat auch gesagt, ich fürchte vor meiner Umma am meisten den kleinen Schirk. Also den großen Schirk kann man leicht von sich abwenden. Wenn du sozusagen, ich sage nicht, dass Gott zwei ist, dass Gott drei ist, ich bete nichts anderes an und so, aber die Augendienerei, kleine Schirk, dass du Sachen nicht vollständig für Allah machst, sondern ein bisschen für den, ein bisschen für den. Achtung, man muss aber jetzt hier eine Sache gut verstehen. Wenn deine Mutter sagt, geh in die Moschee beten und du gehst in die Moschee beten, hast du jetzt für deine Mutter gebetet oder für Allah? Kannst du es oder kann man für beides kombinieren? Das ist ganz wichtig, weil viele lassen sich dann dadurch verwirren in ihren Kopf. Oh, jetzt kann ich, wenn ich jetzt in die Moschee gebete, dann bete ich für meine Mutter, weil sie wollte das von mir. Nein, Gebet ist ja Pflicht. Verstehst du? Allah wollte das zuerst von dir, bevor deine Mutter das von dir wollte. Deine Mutter hat dich nur daran erinnert. Ja, man muss das verstehen. Diese Feinheiten verstehen. Ist das anders, wie wenn du im Gebet bist und dann kommt deine Mutter und dann machst du schön dein Gebet. Ja, dann sagst du Allah und schöne Stimme noch und so. Ja. Und deine Mutter sagt, Mashallah, mein Sohn und so. Ja? Und sobald sie rausgeht, oh, Alhamdulillah, ja, lass dich einsinken und so. Das ist nicht gemeint. Deswegen jene, die in der Nacht beten, die sind die Besten und sind die Aufrichtigsten. Weil warum soll sich jemand die Mühe machen, nachts um 3 Uhr aufzustehen, da wo alle schlafen und er ist am müdesten, kaputtesten. Er steht auf und sagt, nimmt Wudu mit Mühe und steht vor Allah und gibt sich Mühe. Ja. Nur warum? Auf das Allah ihn sieht, dass er sagt, guck Allah, ich mache das nur alleine für dich. Hier ist keiner sieht mich, alle schlafen. Nur du siehst mich. Bitte akzeptier von mir nur eine Tat. Subhanallah. Das ist Aufrichtigkeit. Subhanallah. Allah sagt, wahrlich, er vergibt nicht, wenn ihm etwas beigesellt wird. Achtung. Doch er vergibt, was geringer ist als dies, wem er will. Was heißt unter Schirk? Vergibt er alles, wem er will. Ja, das heißt, es gibt auch andere Hadithe, wo zum Beispiel in Arba'in Nawawi kommt und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn mein Diener mit so und so viel Sünden kommt, dann komme ich ihm mit so und so viel Sünden entgegen. Ja, wenn mein Diener kommt mit einer Kugel voll oder eine Sünden voll von Himmel, von Erde bis zum Himmel, dann gebe ich ihm genauso viel Vergebung. Und wenn mein Diener kommt mit Sünden voller Erde und Himmel und alles, was das ist, ja, voll mit Sünden, aber er gesellt mir nichts bei, dann werde ich ihm mit genauso viel Barmherzigkeit und Vergebung entgegenkommen. Subhanallah. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sterbt nicht, außer über Allah gut zu denken. Ja? Denk nicht, ja, Allah wird mich so machen. Ja, du musst natürlich Angst haben, dass Allah dich bestraft, dass du nicht als Muslim stirbst. Aber die Barmherzigkeit Allahs ist mehr. Wieso, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, meine Barmherzigkeit hat meine Zorn besiegt. Ja? Hat ihn besiegt, subhanallah. Das heißt, du sollst nicht an der Barmherzigkeit Allahs zweifeln, aber du sollst ja auch nicht sicher sein. Aber das ist ein bisschen mehr. Ja? Das ist ein bisschen mehr. Dass Allah subhanallah dir inshallah vergibt, weil du hast ihm Mühe gegeben. Ja? Du hast ihm nichts beigesellt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann sagt der Sheikh, und dieses Wissen umfasst die vier Grundlagen, dass Allah der Höchste in seinem Buch erwähnt. Und diese vier Grundlagen fangen wir inshallah in 4 Wochen an. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.